So, und jetzt wünsche ich sehr viel Spaß mit 1 Live 4. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Herbst. Und der Mann am Klavier hier und da in der folgenden knappen Stunde trägt den Namen Paul Kuhn. Herbst. There's a light that's shining now, and a calm wind in the pine, for the feet of a fearsome travesty seems to have forgotten me. Seems to have forgotten me. If it hasn't learned by now where I've hid so very long, I'll come safely out into the silence found in the wake of its passing on. In the wake of its passing on. A Spartan smile and westward stare holds a promise in the air. That's the way they used to find their own way home, by the stars on their own, by the stars on their own. While I pray for a promised land to be place all I have made, darkness steals the light I bear, and the hope of a lifetime fades. The hope of a lifetime fades. When she rings, clouds roll by. Eine Frage. Wen eigentlich würdest du als deinen Lehrmeister bezeichnen? Ehrlich gesagt, Lehrmeister, sonderlich viel konnte ich mit dem Begriff nie anfangen. Und dennoch, nach einigem Nachdenken würden mir vermutlich schon ein paar Namen einfallen. Etwa der hier, Chris Goss, Kopf der eben gehörten Masters of Reality. Zudem eine Art Elder Statesman im Kosmos der Queens of the Stone Age. Und bisweilen auch jemand, der stundenlang wahlweise über die Hüften schöner Frauen oder aber die Vorzüge seines Pools in Palm Springs parlieren kann. Warmes Wasser, darauf etliche Quietschenten aus Plastik, Gummi. Und ganz in der Nähe, fast kann man es sich denken, die Hüften einer schönen Frau. Stundenlang parlieren, wenn man ihn nicht bremst. Musik. Kannst du bitte mal über Musik sprechen? Nun gut, Musik. Jeder, der sich hier verschrieben hat, kann gefälligst tun und lassen, was er will. Eins allerdings muss er im Schlaf beherrschen. Zumindest einen Song von Elvis Presley. Und Regel Nummer 2, wenn du singst, darfst du nie schreien. Das leuchtete mir ein, denn einmal hatte ich gegen Elvis rein gar nichts einzuwenden und Schreihälse hatten Zeit meines Lebens schon immer eher Misstrauen bei mir geweckt. Auch das Ambiente, in dem ich Goss erstmals begegnete, hatte was. Eins dieser schmucklosen Hotels im Industriegebiet am Stadtrand, ganz in der Nähe einer lärmenden Autobahn. Geschlossene Fenster zwar sinnlos, aber irgendwie war doch der Kitt aus deren Rahmen weitgehend bereits herausgefallen. Und die vergilbten Vorhänge erst. Lassen wir das. Diese umständlichen Versuche, blanke Tristesse mit fader Poesie zu erhöhen, haben sich meiner Beobachtung nach mit der Zeit erledigt. Tristesse? Ja. Aber wie mit ihr umgehen? Wer will schon noch lesen, dass es Herbst wird, weil die Blätter von den Bäumen fallen und die Tage dunkler werden? Auch das hat sich längst erledigt. Die Bushaltestelle, damals unweit der Schule. Neben mir wartete oft ein schon etwas älterer Schüler, der unentwegt eine Mappe mit sich führte, die er immer mal wieder öffnete, um auf eines der Blätter darin einige wenige Worte zu kritzeln. Gedichte, wie er das nannte. Trostlose 2- oder 3-Zeiler der Marke Herbst. Im Rinnstein liegt eine Eiche. Tatsächlich stand da eine Eiche an der Bushaltestelle. Mächtig. Und im Rinnstein lagen folgerichtig zahlreiche Eicheln. Aber das, was er daraus machte, Herbst, im Rinnstein liegt eine Eiche, imponierte mir nicht sonderlich. Ich nahm meinen ganzen Mut zusammen und sagte ihm, mir fehle die Zuspitzung und mithin auch eine Art der Verfremdung. Der Deutschlehrer folterte uns mit Bertolt Brecht in jenen Tagen, ja, foltern, so muss man das wohl sagen. Jedenfalls schätzen lernte ich Brecht und seine Werke erst später. Als dieser ganze Zwang und der Zensurendruck sich längst verflüchtigt hatten. Verfremdung, dieses Brecht-typische Stilmittel, etwas durch Unkenntlichkeit kenntlich machen. Also das schätze ich sehr. Deshalb mag ich auch die goldenen Zitronen. Oder sagen wir besser so, ich schätze sie, ich mag lange nicht alles an ihnen. Herbst. Der Mann in der Reihe vor mir niest. Die Frau auf dem Sitz neben mir liest. Der Bus passiert die Eisdiele an der Ecke, die jetzt schließt. Ja, jetzt wird es Herbst. It's going alright. We soak it in. I mean this bunch side. Was coated in the boom from your ties. They're breaking in all across my coastline. It's why I'm waking in to find heaven has bled into my bed. Tumbling down, he cried. I reasons I know. Yeah, sweet, I know what, but this hazel from home, it radiates me on the copper. I feel your burning soul, it's bled into my bed and I'm drifting. Così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo da vento rapito e cominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh oh, cantare, oh oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Volavo, volavo felice, più in alto dal sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Di blu, felice di stare lassù. Occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, e continuo a volare felice, più in alto da sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Alex Chilton. Herbst. Es gibt Beziehungsgeflechte, die sich mir auch bei angestrengtestem Nachdenken zunächst nicht recht erschließen wollen. Die mit dem, wie kann das gehen? Ich kannte einen Typen namens Paul, oder besser Paul. Er ist Engländer, trieb sich eine ganze Weile in der Stadt herum, ein Musiker. Ständig drückte er mir obskure Aufnahmen völlig unbekannter Bands in die Hand oder aber eigene Stücke, die er, kaum dass sie aufgenommen waren, vermutlich hastig auf einen Rolling gebrannt hatte, um sie nachts dann einigen Leuten in die Hand zu drücken. Eine Zeit lang wohl hatte Paul den Bass gezupft bei dieser britischen Band, die ihre umstürzlerischen Botschaften in übermäßig soft und eingängig geratene Songs zu kleiden wusste. Chumbawamba. Dann war er halt hängen geblieben. Hier. Und Paul kannte nun Susie, die Sängerin von der Gruppe Klee, und gleichzeitig kannte er wohl auch David Gedge von der aus Leeds stammenden Band Wedding Present. Ich glaube, so ist es dann am Ende gekommen, dass diese beiden Bands sich anfreundeten. Ich fand das eigentlich kurios. Klee und David nahmen sogar mal einen meines Wissens nach nie veröffentlichten Song aus dem Klee-Repertoire gemeinsam auf. Hinreißend. Alles so neu war, erinnert dich an Herbst. Ich hatte David Gedge und seine Band Wedding Present erstmals in der zweiten Hälfte der 80er Jahre live auf der Bühne eines Clubs gesehen. Es war die Anorak-Zeit. Alle trugen Anoraks, auch David Gedge. Stunden nach dem Konzert wühlte er sich im immer noch gut gefüllten Club zum Ausgang durch und kam dabei irgendwie in meine Nähe. Ich sprach ihn an, keine Ahnung, was genau ich sagte. Jedenfalls bedachte er mich mit ausgesprochen mürrisch vorgetragenen zwei oder bestenfalls drei Worten, was ich ihm allerdings nicht krumm nahm. Das erste Album der Band, kurz George Best betitelt, war so oder so ein echter Meilenstein. Freilich, warum ausgerechnet George Best, die glamouröse Fußball-Ikone vom Leeds United-Erzrivalen Manchester United, dem Erstlingswerk nicht der Band nicht nur den Titel gab, sondern gleich auch das komplette Cover des Albums einnahm, hatte sich mir bis vor wenigen Wochen nie so recht erschlossen. Dann jedoch traten die Freunde vom Magazin 11 Freunde auf den Plan und fragten, ob ich Lust hätte, mich über 12 bis 15 Platten auszulassen, die allesamt mit dem Thema Fußball verbunden seien. Ich sagte zu, ein Fehler. Bald schon nämlich merkte ich, dass mein Zeitplan zu dicht und die Arbeit schlicht zu umfangreich war, um alles rechtzeitig bewerkstelligen zu können. Nach der Zusage also die Absage. Das war mir natürlich ausgesprochen peinlich. Immerhin hatte ich mich zuvor noch bei Susie von der Gruppe Klee gemeldet und sie um einen Kontakt zu David Gedge gebeten, stand doch das George Best Album selbstverständlich auch auf der Liste. Kurze Zeit später schrieb ich mit David Gedge, der ausgesprochen freundlich und hilfsbereit daherkam, obwohl er gerade mit Aufnahmen zum neuen Album befasst war. Er saß wohl in Bordeaux. Das Studio, so schrieb er, befinde sich an der spanischen Grenze. Er sei zwar geboren in Leeds, aufgewachsen aber in Manchester. Bis heute schlage sein Herz entsprechend für beide Teams, was viele irritieren würde. Und seine Mutter sei aus Manchester, sein Vater eben aus Leeds. George Bests Konterfei habe damals in allen Musikclubs an der Wand gehangen. Neben den Beatles und anderen Popstars er, der Fußballer, bestens gekleidet, einfach cool. Und dazu die Miss World in seinen Armen. Ich wollte für uns ein Cover und einen Titel verbunden nicht mit einer, sondern mit der Ikone schlechthin, George Best. Schrieb David Gedge, ich bedankte mich und wandte mich weiteren Bands der mir an die Hand gegebenen Liste zu. dir das Klima lag schon ungemütlich hier. Wir kennen aber nicht alle noch Berlin, weil mittlerweile sind alle Langweiler dort, wo die Luft noch so immer enger wird. Wollen uns nicht vertreiben lassen und werden zuletzt lachen, wenn Bärmutürme zusammenkrachen. Dass ich die goldenen Zitronen zuletzt sah, lange her ist das nicht. Vor wenigen Wochen noch stand die Band auf der Hauptbühne des Haldern Pop Festivals. Sänger Schorsch Kamerun trat mit seinen Ansagen immer wieder aus dem eigentlichen Geschehen heraus, gewissermaßen an die Seite, indem er es wie ein außenstehender Betrachter kommentierte. Das läuft doch ganz gut, sagte er an einer Stelle und setzte sein immer etwas durchtrieben wirkendes Grinsen auf. Verfremdung, schon ein wenig so wie bei Brecht. Auch textlich, Übertreibung, Zuspitzung und ja, Verfremdung. Aus dem kalt kalkulierenden Investor wird da ein richtig guter Kerl, der halt alles nur etwas optimieren will. Einige Songtitel nehmen sich aus wie Regieanweisungen zu einem Bühnenstück, dieser etwa. Typ, Lederjacke, in der Ecke stehend. Nachzuhören auch, wie der gerade gehörte Titel, auf dem neuen Zitronenalbum Who's Bad, so heißt das. Theater und Musik, wie theatralisch darf Musik sein? Schwierige Frage. Wie viel Genesis steckt in Lady Gaga? Vor 2 Jahren etwa ist mir eine Band aus den Niederlanden ins Visier geraten, deren Musik einer höchst emsigen Kulissenschieberei durchaus gleichkommt. Art-Rock-Pathos, Anflüge von industriell verschobener Elektronik, dumpf dröhnender Desert-Rock. The Start aus Nijmegen sind eine hochinteressante Band, deren neues Album Icon sich soeben prompt auf Platz 2 der niederländischen Albumcharts geschoben hat. Als Entdecker der Gruppe gilt übrigens Chris Goss. niederländische Fußgängerzonen. Deutsche Fußgängerzonen. Niederländische Fußgängerzonen. Nach Geschäftsschluss an Sonntagen in Hannover, in Halle, in Mülheim an der Ruhr, in Ulm, in Groningen, in Den Haag. Französische Supermärkte, französische Baumärkte, auf der Durchfahrt bei Toulouse, bei Orange, in Poznan, Puck, in Verona, in Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa. Sozialbausiedlungen in der Morgendämmerung im Dunst. Österreichische Kreisverkehre in St. Pölten, in Lindau, in Schopron, in Europa, Europa, Europa, Europa, in Europa, Europa. Italienische Designer-Outlet-Stores in Athen, International Airport in Europa, Europa. In Europa, Europa. Spanische Feriensiedlungen im Rohbau, in der Mittagssonne. Belgische Autobahnen bei Cluj, bei Hoyerswerda. Portugiesische Industriegebiete am Stadtrand, im Nieselregen, im aufgeweichten Marsch. Schon auf der Fahrt zuletzt zum Festival übrigens war die kurz Zitronen gerufene Band mir durch den Kopf geschossen. Ich bemerkte nämlich im Vorbeifahren ein Wahlplakat der FDP, darauf auch zu sehen der eigentlich doch längst im Ruhestand befindliche Hans-Dietrich Genscher. Porsche Genscher Hallo HSV, murmelte ich und hatte prompt das ebenso betitelte Frühwerk der Zitronen vor meinem geistigen Auge. 1987. Punk hatte sich zu der Zeit bereits eine Art Gehhilfe zugelegt. Fun hieß die, Spaß. Wenn schon sonst kaum noch was ging, dann wenigstens das, Spaß. Abstürzende Brieftauben. Funpunk. Neben Genscher auf dem Plakat erkannte ich den aktuell noch agierenden Außenminister Guido Westerwelle. Nach der Wahl am Sonntag hatte dem nun ein Journalist im Vorbeigehen die Frage zugerufen, was wird denn jetzt aus Ihnen? Westerwelle war demonstrativ an dem Fragesteller vorbeigegangen und hatte die Lippen hart zusammengepresst. Wie ein dünner Strich lagen sie nahezu waagerecht in seinem Gesicht. Ich fand, er sah so etwas patzig aus. Und prompt fühlte ich mich an diesen ein wenig älteren Mitschüler erinnert, dem ich damals an der Bushaltestelle eine offenkundig vernichtende Kritik entgegengeschleudert hatte. Mehr Zuspitzung bitte, Verfremdung. Auch der hatte ausgesprochen patzig reagiert. Herbst. Im Rinnstein liegt eine Eichel. Bye. Herbst. Also, diese goldenen Zitronen sind eine Band, mit denen ich ständig in geheimer Zwiesprache gewissermaßen das Streitgespräch suche. Ihre Platten höre ich, als würde ich sehenden Auges einem Fußballspiel folgen, mitsamt all den vermeintlichen und tatsächlichen Fehlern darin. So nicht. Anders höre ich mich ständig sagen, sei nicht so assoziativ, George Cameron, sage es doch klarer, verdichte es besser, anders bringe es auf den Punkt, spitze es zu. Hilf mir, damit ich dich besser verstehe. Aber George Cameron ist nicht Jesus und breitet nicht etwa voller Güte die Arme aus, obwohl ich auch das ihm durchaus zutraue. Nein, er schreit zurück, mimt blanke Hysterie und ich sage, er möge bitte nicht so schreien. So geht das seit Jahren. Und am Ende reißt es spätestens die Musik. Der rohe Garagenrock, dieser kaputte Elektrogroove, verstören krautrockig anmutende Passagen eh immer wieder heraus. Gute Band. Das Konzert mitsamt seinen leisen, zynischen Untertönen ganz sicher eins meiner Highlights in Haldern 2013, wenngleich die Band ungeprobt wirkte. Wo die Musiker es übrigens wohlweislich auch unterließen, dort nämlich ihren schlicht Duisburg betitelten Song über die Love Parade-Katastrophe aus dem Sommer 2010 vorzutragen. Auf Who's Bad, dem neuen Zitronenalbum, scheint mir diese recht frei aufgehängte Klang- und Textcollage der einigermaßen missratene Schwachpunkt. Cameron verfremdet die Geschehnisse, legt aber keinen neuen Blickwinkel frei, bis vielleicht auf diesen. Man hätte sich die Stadt nehmen sollen, ohne zu fragen. Nach dem Konzert übrigens kreuzte der Keyboarder der Band meinen Weg, Julius Block. Wir kennen uns bereits seit seiner Zeit mit der Hamburger Band Die Sterne. Es ist merkwürdig, wenn wir uns gelegentlich sehen, bleiben wir stehen, begrüßen uns, wollen reden, aber irgendwie fällt uns nie etwas Passendes ein. So verbringen wir einige geschlagene Minuten komplett schweigend miteinander und grinsen uns währenddessen an. Nun ja, in diesem Fall war es wohl Julius, dem nach meiner Erinnerung einfiel, dass er bald mit den Zitronen auf Tour geht. Im Herbst. Aha, sagte ich, und hätte womöglich nur zu gern ein Herbstgedicht hinzugefügt. Herbst. Im Rinnstein liegt eine Eichel. Allerdings, und ich sagte es ja auch bereits, da fehlt mir am Ende dann doch die Zuspitzung. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live Talkradio mit Jürgen Domian. itself.